wieder vom Strahlen tot. Und es ist, als ob's wirklich passiert. Technik und Lore und Dolby Stereo. Ich wach auf und du sagst zu mir, du glaubst so auf die Tagesschau. Das ist das übelste Programm, was es gibt. Das bringt die Stimmung total auf Null. Die haben jetzt langsam alles versiebt. Dann mach doch lieber die Augen zu. Mach doch lieber die Augen zu. Lieber die Augen zu. Mach doch lieber die Augen zu. Einfachen Bier. Long Run von Eagles. Oder knutsche mit dir. Wir feiern ein Liebesfest. Und draußen ist Krieg. Wir vergessen, was um uns ist. Es gibt uns doch nur den Rest. Wir machen lieber die Augen zu. Wir machen lieber die Augen zu. Lieber die Augen zu. Wir machen lieber die Augen zu. Lieber die Augen zu. Mach doch lieber die Augen zu.